Deutschlandfunk, Studiozeit. Volker Braun im Hörspiel. Unseren Oktoberschwerpunkt setzen wir mit der Adaption des Romans Hinze Kunze fort. Der Text erschien 1985 im Mitteldeutschen Verlag und war nach großen Schwierigkeiten veröffentlicht worden und dann im Nu vergriffen. Der Roman, in dessen Mittelpunkt der Parteifunktionär Kunze und sein Fahrer Hinze stehen, geht auf Hegels Herr-Knecht-Kapitel aus der Phänomenologie des Geistes zurück. Eine bewusste Profanisierung. Die Geschichte mit Witz und Übermut in die DDR verlegt. Ein philosophisches Schelmenstück, dessen Protagonisten Herr, Knecht, Opfer, Täter nicht nur in die Vergangenheit weisen. Volker Braun. Hinze. Kunze. Ein Radiostück nach dem gleichnamigen Roman. Eingerichtet von Thomas Fritz. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Stand vor dem nackten Block in der Mauerstraße oder am Max-Engels-Platz. Der magere Fahrer, ein Insekt in der blitzenden Schachtel. Ein kurzer, stämmiger Mann ruderte zwischen den Rabatten heran. Der Fahrer warf sich rücklings über die Lehne, um die Tür aufzudrücken, aber der Stämmige kam ihm behende zuvor und riss selber den Schlag auf. Der Magere grinste und zog, oder der Chef zog, oder der Magere, ehe der Chef zufassen konnte, die Tür ins Schloss und machte das Bein lang. Wenn du Lust hast. Der Wagen flog über die Kreuzung. Wenn du so freundlich bist, so fahren wir ins... Und der eine fuhr. Na, du weißt es selbst. Natürlich. Und der andere sagte, wohin? Du bist großartig. Ein Kumpel. Natürlich. Ich danke dir, mein Freund. Natürlich mache ich das. Was hielt sie zusammen? Ist mir ein Fest. Wie hielten sie es miteinander aus? Lass ich mir nicht nehmen, Genosse. Und immer der eine mit dem anderen. Sie schritt zielstrebig, aber achtlos und von hinten gesehen selbstgerecht durch die französische Straße. Und der andere machte mit? Kürzte über die Wüstungen ab, während der Tatra um die Ecken schlich. Zwischen den Bauzäunen am Platz der Akademie, in verkehrter Richtung durch die Einbahnstraße und die lappigen Absperrkegel zerdrückte. Willst du mir nicht deine Frau vorstellen? Kunzes Leib belebte sich. Er umschlang den Vordersitz. Ich bin beglückt. Ganz meinerseits. Wir müssen uns näher kommen. Er stippte den Finger in das milchige Abendlicht und leckte ihn erwartungsvoll ab. Und Lisa, wie? Du hast recht. Wonach lechzte der? Schließlich ist sie deine Frau, damit sie weiß, mit wem du dich herumtreibst. Er hatte eine Frau zu Haus. Warum japste er, als wenn er verröcheln müsse? Hinze fragte sich, lautlos, aber stur, wie dieses abnorme Verhalten zu erklären sei, für das er mit engagiert war. Zu nachtschlafender Zeit. Im besten Alter. Im gesellschaftlichen Interesse. Genau. Aber es war ihm natürlich klar, dass er nicht viele Fragen frei hatte. Lottumstraße, Prenzlauer Berg. Und er überlegte sich, welches die wichtigste wäre. Fenster rot zugemauert, schmieriges Pflaster, Kohlendreck, Müllcontainer, unmotiviert eine verrostete Tonne. Und so fragte er nur, ob er nach rechts oder links abbiegen solle. Bauwagen. An einem eine Ziegelwand hochgezogen. Nach links. Und so war es also Kunze, der fragte. Willst du mir nicht deine Frau vorstellen? Ich bin beglückt. Ganz meinerseits. Wir müssen uns näher kommen. Kreidegekritzel. Männlein mit gesträubtem Haar und breiten Beinen. Die Zeugungsorgane separat, in stark vergröberter Form. Rudi Hartmann, Malermeister, speziell Kutschenlackierungen. Sargmagazin Karl Prösecke. Verlag für Agitations- und Anschauungsmittel, Abteilung Produktion. Ein schwindsüchtiges Viertel, aber doch von Menschen bewohnt. Ich senkte den Blick bedrückt auf ihre Füße. Ich sah bloß die Bluse, halb offen. Sie waren nackt. Sie trug keinen Büstenhalter. Nackt und rosig auf den blanken Dielen. Jeder konnte die Brüste erkennen, die rund und schwer in dem dünnen Stoff lagen und die Spitzen spießen durch. Die Zehen rührend nach oben gestreckt. Zwei zutrauliche Tiere, die man greifen könnte. Ich betrachtete sie und sah jetzt alle 10 Zehen in aufgeregter Bewegung, als wenn sie Klavier spielten. Das musste sie anziehen, wenn jemand kommt. Na, Genosse, was kann ich für Sie tun? Was? Was hast du gesagt? Für mich? Was will der Idiot? Für was kommt er denn rein? Frag dich, warum er geht. Frag dir, wann du kommst. Ich nehm dich mit hinein. Was, mich? Na, hör dir das an. Wozu bin ich eingeladen? Nimm dir meinen Brickas. Ich muss sowieso aufs Podest. Ich muss den Wagen waschen. Dann löcherst du mich wieder. Werde ich dafür bezahlen? Hilf mir regieren, Mensch. Ach, lass mal, ich stehe so im Stress. Und Kunze im Präsidium sieht sich nach den Frauen um. Gerade hier auf seinem erhöhten Platz spürte er diese Kommunentriebe. Zuhören war nicht seine Stärke. Hinsehen, ja. Ist ein Staat der Jugend und er wird es auch immer sein. Eine dünne, blasse Frau mit roten Händen. Sie wolle hier keine fremde Wäsche waschen, das mache sie jeden Tag, sondern die eigene. So wie wir heute arbeiten, lauft ihr morgen herum. Kunze fühlte sich froh bedrängt. Andern Tags nach Spindlers Feld. Die Luft, eine Waschküche. Maschinenstraßen. Unter den gondelnden Wäschesäcken junge Frauen in blauen und rosafarbenen Kitteln. Es war ein Fest. Die Dünne legte zu zweit mit einer großen, wirschen Person Bettbezüge in eine mächtige Mangel. Sie nahmen ein feuchtes, schweres Stück von einem Gestell, zerrten es hin und her und hoben es über rotierende Rollen hinweg an ein schmales Brett, akkurat auf Kante. Drückten gegen das Brett, die Rollen rafften den Stoff fort, die Dünne zurrte eine Ecke straff. Das würde es sein. Mit ihr würde es werden. Kunze wollte reden. Schon brachten zwei andere Weiber einen neuen Wagen her. Wann sehe ich Sie? Sie sehen ja. Der Lärm, ein beißender Geruch, die Augen. Kunze kam sich plötzlich blöd vor in seinem dunklen Anzug. Hinze, der Hund, sprang ihm wedelnd entgegen. Der Herr und sein Knecht ritten durch die preußische Prärie. Das Gras war gepflastert. Die Bäume standen dünn in Reih und Glied, wie herbestellt. Die Ortschaften, die sie passierten, schienen gereinigt. Der gröbste Mist hinter Aufstellwände sekretiert. Sie ritten brüderlich hintereinander. Der Herr sah prüfend voraus. Der Knecht hielt die Gurte des Gepäcks in den Zähnen und trieb die immer müden Gäule ein wenig zur Eile. So boten sie ein Bild des Friedens und der Einheit. Der Herr, ungeduldigen Gemüts, wenn er auf die agrarischen Zustände sah, gab seinem Tier einige Male die Sporen und preschte eine Viertelmeile voraus, bis die Leine riss, an der er den Knecht, respektive der Knecht, ihn hielt. Der Herr musste schäumend einhalten und kehrte mit gesenktem Kopfe zurück. Er schämte sich für den unmutigen Burschen. Und weiter ging es im Trott. Es war ein wohlbeleuchteter Morgen. Ein ruhiger Jubel lag über der Flur. Sie diskutierten die aktuelle Lage nach dem polnischen Erbfolgekriege, nach der Systematisierung der Botanik und der Vollendung des Bildes einer Köchin bei der Arbeit durch Chardin. In der Frühstückspause, die sie an einem demontierten, aber fahnengeschmückten Wartehäuschen verbrachten, gewahrte der Herr abseitig in den Rieselfeldern ein Weib, in die Rüben gebückt. Unwürdige Tätigkeit. Der Herr erhob sich mit einem Ruck, um die Materie aufmerksamer zu betrachten. Er überließ dem Knecht den Rest seines Biskuits, riss sich das Jabot vom Hals und lief in den Acker. Lass mich nicht doch. Gesicht. Ich mach's nicht doch. So wie du gebaut bist. Streng dich an. Mach mit. Oh, du weißt nicht, was du bist. Du kannst nicht. Hörst du? Es war Butter auf des Knechts Seele. Sein Selbstbewusstsein juckte. sein Geltungsbedürfnis. Er schubberte sich am Boden, er schlug Wurzel. Ein paar Düsenjäger knallten über den Himmel, die Pferde wieherten, Strauchdiebe hausten lärmend im Wachterhäuschen. Der Herr, schwer atmend, führte die Frau aus dem Gebüsch. Er hatte sie überzeugt. Sie würde den Lehrgang beginnen. Der Herr verabschiedete sich zufrieden, der Knecht umarmte die Person, sprach ihr Mut ein, leckte ihr die Hand. Sie stiegen auf die Pferde. Es mochte vieles alt aussehen in Preußen, sie selber miteinander antiquiert verkehren, aber dies war entschieden neu. Diese Stellung der Frau, die in keinem westlichen Bilderheftchen beschrieben ist, sie wurde gefördert zu ihrem Glück. Ein Liebesdienst, bei dem die Sozietät unendlich zu gewinnen hatte. Er würde auf die Dauer über alle Durststrecken hinweg Preußen berühmt und mächtig machen unter den nacheifernden Völkern. Ich staune immer, was unsere Menschen machen. Unter solchen erhebenden Erörterungen ritten sie hin. Was sie auf sich nehmen. Hinze und Kunze hatten eine unterschiedliche Einstellung zu Selbstverpflichtungen. Was sollen sie denn machen? Für notwendig erachteten sie beide, aber Kunze nahm sich privat aus. Sie können nicht anders. Was heißt, sie können nicht anders? Sie ohnehin am Drücker waren, sie mussten sich nicht selbst drücken. Im Gegenteil, der schwere Stand, den sie hatten, musste ihnen erleichtert werden. Genau, es ist ein Zwang. In ihnen drin. Und es waren ja auch die wenigsten, die vielen, die sich gehen ließen, aber mussten vorankommen. Man musste sich was einfallen lassen. Ich habe dir was zu sagen. Der eine für die anderen und der andere für sich. So ist es, Chef. Wie schätzt du selber deine Ehe ein? Was willst du hören? Deine Selbstkritik. Lisa, du kennst sie. Kaum, aber ich kenne dich. Du achtest sie nicht sehr. Was willst du von ihr? Liebe? Na, komm mir nicht damit. Du bist ein Egoist. Hast du Zeit für sie? Ja, was denn? Gewohnheit, weiter nichts. Dreckige Spielerei. Sie selber meinst du nicht. Ja, wen denn? Du bist schlecht zu ihr. Du bist kein Mensch. Ich wette, wickst. Du hast kein Recht auf sie. Ja, wie denn? Mensch, wir haben eine Welt zu gewinnen und begnügen uns mit einer Fotze. Überlass das mir. Das ist sie. Wir müssen uns um sie kümmern. Du willst dich um sie kümmern. Um uns. Gut. Ich sehe es ein. Schlaf mit ihr. Ich bitte dich. Geh zu ihr. Schlaf mit ihr. Ach was, das. Warum das? Doch nicht das. Geh du. Hinze sah den dicken Freund erbittert an. Kunze vermochte ihn nicht, ins Bett zu gehen. Das will er nicht. Was dann? Er hockte sich besorgt neben den kleinen, zerfurchten Bruder. Was suchte er bei den Frauen? Wozu brauchte er sie? Was war das für ein Mensch? Hinze blieb grübelnd sitzen. So saßen sie bis zum Morgen. Sie begriffen sich nicht. Ich begreife es nicht. So blieben sie beieinander. Der Kampf war seit langem im Gange. Als Hinze zum ersten Mal die Fabrik betrat, war sie schon vom Getöse erfüllt. Die Säle, die Büros vom stummen Gemetzel. Hinze nahm es zunächst nicht wahr. Er ging ahnungslos hinein mit seinen schwachen kindlichen Gliedern, seinem Milchgesicht, seinen zwei linken Pfoten, nichts als Flausen im Kopf. Er atmete die ungewohnte Luft, Öl, Eisen, ein schwerer, erregender Geruch. Die Maschine, klapprig und kaum noch zu beleidigen von seinen raschen, ungelenken Händen, brachte ihm langsam die Griffe bei. Was herauskam am Schichtende, lag unter der Norm. Blanke, aber ungenaue Teile. Bis er seinen Ehrgeiz darein setzte, den gehörigen Berg Werkstücke hinzusetzen, auf den hier alles versessen war. Das war der Augenblick, in dem er in die Schlacht ging. Er ließ sich an die neueste Revolverdrehbank delegieren. Er lernte die rasenden Zusammenhänge von Schneidenwinkel, Spantiefe, Vorschub und Schnittgeschwindigkeit, die sein Gehirn ins Rotieren brachten und alles überflüssige Denken hinausspritzten. Er musste bei der Sache sein. Er wurde lebendig. Er musste, was die Maschine hergab, aus sich selber holen, beziehungsweise sie riss es aus ihm heraus. einem ölverschmierten, schwitzenden, fröhlichen, besessenen Mann. Einem komischen kleinen Athleten, der den anderen Männern glich. Hinter ihm und neben ihm lagen die fertigen Teile. Kurbelwellen, Walzen, stapelten sich auf Paletten, wurden fortgezogen und blieben in seinem Kopf und kamen wieder auf weißen Listen, Stückzahlen, Sollmengen, an denen er gemessen wurde. Er wollte noch mehr davon über den Schlitten wirbeln, mit Lust und Tücke. Die Maschine verstand nicht gut. Er geriet in Wut. Sie zwang ihn zu immer denselben Bewegungen, die er spielerisch wie ein Tänzer vollführte oder wie ein Affe am späten Vormittag, wie ein Idiot. Und zu denselben Gedanken im schwirrenden Kopf, die er vergessen konnte. Sie lief stur mit leisem Geheul, er stand ein dressierter Dompteur im Käfig. In schwarzen lächerlichen Schuhen am Betonboden festgelötet, seine Armstümpfe an der zerknitterten Brust, Eisenhaufen auf seinem Schädel. Seine Produkte. In diesen Momenten ahnte er, worum es hier ging. Das war kein Sport, das war grausamer Ernst. Diese lebendigen Leute hier, Spitzendreher, Bestarbeiter, standen im Krieg gegen tote Dinge, die sich anhäuften. Das Vergangene, das Erloschene, das sich wie Lava in die Halle wälzte. Das Erschrecken über diese Entdeckung hätte Hinze vermutlich zerschmettert und zu der üblichen sechswöchigen Krankschreibung geführt. Aber es kam immer Arm in Arm mit einer voluminösen Freude. Er stak hier nämlich nicht allein in dem Schlamassel. Sie waren eine Truppe ausgelernter Haudegen. Auch wenn sie sich nicht ansahen, gezwängt an die Dreh-, Bohr-, Fräsmaschinen und numerisch gesteuerten Fließreihen oder zuhörten im Gerassel. Sie machten alle den Buckel krumm gegen die Gefahr, lebendig begraben zu werden vor der Rente. Die Langen und die Dünnen, die Deutschen und die Polen, die Weißen und die Gelben in der gleichen Montur. Aber zwischen ihnen, hinter ihnen, über ihnen stand etwas, wurde fest, geronnene, rostige Verhältnisse. Nicht, dass sie undurchdringlich waren. Man erreichte diesen und jenen, konnte manchmal etwas ausrichten in der Halle. Aber die Mühe, der Kampf. Und draußen stand der Nebel wie eine Wand. Draußen, wo die größeren Dinge liefen, von denen alles abhing. Draußen, wo die Weichen gestellt wurden. Die Institutionen, Produkte langjähriger Arbeit von oben herab, die sich in der Landschaft festgesetzt hatten wie ägyptische Pyramiden, wehrten sich mit den alten, plumpen Methoden, Tricks, zu denen ihre Mumien noch fähig waren. Das hat Hinze nie ganz begriffen. Diese Dimension des Kampfes ging ihm nicht auf. Er wechselte die Drehbank, er wechselte den Betrieb, er wechselte den Beruf. Er blieb im Clinch mit den gemachten, den vergangenen, den angehäuften Formen. Die herrschende, die angeherrschte Klasse. Da machte Hinze, gelernter Dreher, Bestarbeiter in den besseren Zeiten, eine sensationelle Entdeckung. Es gab nichts außer ihnen selbst, was ihrem Leben Sinn gab. Entweder würden sie in den mächtigen, eisernen Bedingungen verschwinden, oder sie müssten sie zerbrechen, wie der Falter die Larve sprengt. Nicht mit einem Flügelschlag, aber um zu fliegen. Um sich zu entfalten. Er blickte starr in die Halle hinein. Er konzentrierte sich auf das Ende. Die ahnungslose Truppe putzte die Schlitten vor Feierabend, vom Kampf gezeichnete Gestalten. Er stellte sich das Finish vor. Ein sagenhaftes Jahrtausend. Er ging durch das Tor hinaus, mit allen anderen durch die akkurate neonbeleuchtete Unterführung. Er schritt aus, den Kopf zur Seite gedreht, skeptischen Blicks nach hinten, seine Lippen fest aufeinander. Die Mundwinkel eine Spur herabgezogen, die Stirn gefurcht, Gesichtsfarbe ungesund, gelblich-braun. Ein Krieger, der den Tod gesehen hat. Du. Ja? Am gestreckten Arm, die Faust geballt um die Lohntüte. Ja, unser Thema neulich. Kann mich nicht entsinnen. Dass wir uns, weißt du, nun kümmern sollen. Als wir mit betrunken waren. Na, dein Angebot, es war gewiss ein Scherz. Was für ein Angebot? Ein Scherz natürlich. Was habt ihr ausgeheckt? Kannst du nicht sagen? Nein, ein Spaß. Auf meine Kosten. Bricket nimm weh. Mit solchen Dingen scherzt man nicht. Hm. Hinaus! Was? Ich? Hinaus! Aber... Die Warterei war für Hinze nicht das Schlimmste. Also, ich halte mich da raus. In der Bierritze, während Kunze die Menschheit beglückte. Warten war das halbe Leben, warten musste jeder. Alle warteten hier auf was. Auf ein Bier, Herr Ober, auf einen Posten, auf die Rente, auf den Kommunismus. Die Zukunft lag vor ihnen, da hatte sich nichts geändert. Auch wenn es eine bessere war, auch wenn man sie hinter sich ließ. Noch ein Bier, Fritz, das lohnte alles nicht, sich abzuhasten. Der Tag, Kollege, vergeht auch so. Morgen ist ein anderer. Dem sah er kühl entgegen in seinem Rückspiegel. In meinem Wagen, da weiß ich mal, wer mich regiert. Da sitze ich näher bei der Macht. Da rede ich ein Wörtlein mit. Ohne Horror, Fritz, da ändern wir die Welt. Darauf kannst du warten. Kunze ging es wieder erwarten schlecht. Er horchte in sich hinein, ob da keiner war, der es Kunze zeigte, der aus dem Anzug sprang. Aber da rappelte sich nichts. Da machte sich eine Einsicht breit, die ihn überrumpelte. Hielt sie das zusammen? Er verordnete sich einen Besuch im Rechenzentrum, Lisas Arbeitsstelle. Er wählte gefühlsmäßig eine Nachtschicht. Lisa war allein. Sie führte ihn durch die Abteilung, schallschluckende klimatisierte Räume. Die moderne Technik in Händen der Frau erregte ihn. Als Operator stehe ich hier am Schalter, nehme den Job entgegen, der Betrieb geht mir nicht an. Aber du kannst das. Ja, können könnte ich, aber ich darf nicht dürfen. Das erklär mir mal. Die Programme macht der Programmierer. Er ist der King, ich bin der Kuli. Ich bediene ihm BZW, den Kunden. Das ist wie überall, du musst das da wissen. Das ihr Fummel, sag ich nur. Operator, die Sekretärin der neuen Zeit, Folge dessen Männer halten das nicht aus mit mir. Ach, aus. Männer. Höchstens, dass ich einen Stromstoß simuliere. Ausfall, Sense. Und kann Kaffee kochen. Die Programmierer können uns nicht beweisen, wir sind auch eine Macht. Ich mach mal wie wahr. Wie wäre es, wenn du dich entwickelst? Bin ich nicht? Ich meine, wenn du dich qualifizierst zum Ingenieur, zum Abteilungsleiter. Das wird hier keine Frau. Da quäl ich mal nicht ab. Das sind wieder Männer, Scheißwelt. Ach, Männer. Im ersten Quartal begab sich der verdienstvolle Mitarbeiter Kunze in das moderne Rechenzentrum. Er empfand es als seine Pflicht, sich um die junge, fähige Frau seines zuverlässigen, aber bescheidenen Fahrers zu kümmern. Man geleitete ihn in den hellen, freundlichen, mit grün versehenen Kundenraum. Wie staunte die junge Arbeiterin Lisa Hinze, als ihr der unbekannte, gut aussehende Mann statt eines Auftrags die Hand reichte und den Vorschlag machte, eine Qualifizierung aufzunehmen und im Rahmen des Frauenförderungsplanes ein Sonderstudium zu absolvieren. Nach einem ersten verständlichen Schreck ging sie freudig auf das Angebot ein. Die Kolleginnen im Magnetbandraum gratulierten ihr, übrigens ohne den Datenbetrieb zu unterbrechen. Der Abteilungsleiter, ein junger, begabter Wissenschaftler, meldete den Erfolg über die Datenfernübertragungseinrichtung nach Berlin. Lisa Hinze sagte abschließend: Ich möchte allen Anwesenden in der Republik, besonders aber Herrn Kunze, von Herzen danken. Ich werde mich bemühen, der hohen Auszeichnung durch höchste Leistungen gerecht zu werden. Ich danke dem Staat und dem Volk und zuletzt meinem Mann, auf den eine harte Zeit zukommt. Auf der Rückfahrt bemühte sich Kunze, gesprächig zu sein, den stundenlang abgesonderten Freund, wenn nicht in seiner Erfahrung, so doch in seine Stimmung einzubeziehen. Sie war bestens. Schließlich, sie standen auf derselben Seite der allgemeinen Barrikade. Sie hätten ebenso gut die Rollen tauschen können, nach einiger Schulung oder bei Verwechslung der Kaderakten. Im Prinzip hätte Hinze Bescheid wissen dürfen. Kunze konnte ihm Anweisungen geben, die Hinze nicht billigen, aber befolgen musste. Aber Hinze durfte den Laden durchschauen. Sie waren eigentlich gleiche Leute, Hut ab, einsichtig genug, es nicht auszunützen. Lisa packte ihre Koffer. Es lief mithin plangemäß. Sie würde morgen zum Lehrgang fahren. Kunze sah erleichtert auf die zusammengefalteten Hemdchen, die Strumpfhosen, die Taschentücher. Lisa machte ein selbstverständliches Gesicht. Sie war nicht dankbar. Sie war vergnügt. Als es spät wurde, die Instruktionen, fragte Kunze sacht, ob er bleiben könne. Wenn du schon mal da bist. Als sie am Morgen zum Bäcker liefen, Lotto und Wilhelm Pieck, drückte Lisa mit einmal kurz und fest die Finger seiner Hand. Er zog den Kopf ins Genick. Eine Freude, die er nicht mehr gekannt hatte, flappte aus allen seinen Poren. Es war der wesentliche Augenblick dieser Jahre. Hinze war ein paar Tage guter Dinge. Sein Freund kam zur Ruhe. Der hatte sein Leiden an Lisa festgebunden, dass es auf der Stelle trat. Nun war es von ihm getrennt. Sie war das Zugpflaster, der Boxhornklee, das Abführmittel. Der heilige Hilfe grinste. Doch dann im zähen Verkehr. Kunze heftete die Lichter an eine Passantin. Ein paar Meter an die nächste, umschlang endlich den Vordersitz, stippte den Zeigefinger in das Abendlicht, leckte ihn ab und reckte das Kinn vor. Der Stimulant, der Einzelkämpfer, der feiste Rekordmann, erstaunlich gelenkig, obwohl er Mitte 50 war, mit triefenden Schulterblättern, silbrig glänzend, die nicht sehr hohe Stirn plötzlich gefurcht, die Augen, die Pole ihres Gegenstandes greifend, Brust und Arsch, das kräftige Gebiss versenkt in Regina, Gisela, Lieselotte. Lieselotte interessierte seine Funktion nicht. Er war nur noch ein Mensch, wenn er es schaffte. Das war es, was ihm gefiel. Das reizte ihn. Auch ihre Verhältnisse zu annullieren. Ein Strich hindurch am Vormittag. Parterre rechts, weiß gekalkte Allzweckzimmer, ein Kinderstellchen, Notenständer. Das schwarze Haar gescheitelt um das weiße Gesicht. Durchdringende schwarze Augen. Kohlen. Glühend, aber schwarz. Jetzt hatte er sie. Jetzt hatte er sie am Hals. Lieselotte, das klang schon nach zu viel. Es ist ein Skandal, es geht so nicht weiter mit mir. Wie wäre es, wenn du sie übernimmst? Lieselotte? Ich? Beschäftige dich damit, berate es. Wie stellst du dir das vor? Ob die einverstanden ist? Mehr Vertrauen in die unteren Organe. Auf dieser Ebene sehe ich keine Probleme. Na also, es wird dir etwas einfallen. Im Traume, wie? Genau. Die Krankheit war ins nächste Stadium fortgeschritten. Bring es ihr bei. Er war nur noch ein Mensch, wenn er es schaffte. Scheiße. 300 Kilometer in die grünste Provinz. Hinze kannte die Karte genau, aber Kunze lenkte ihn auf eine neue Strecke, die allerdings, wie sich erwies, in Planverzug geraten war. Umwege über den Acker, der Tatra lehmverschalt, Riesenschildkröte. Reifenwechsel. Kunze machte sich nützlich mit gutem Rad und schwarzen Fingerkuppen, die er stolz von sich streckte. Am Eingang des Kulturhauses ein kleiner, aufgeregter Pulk, der aufatmend auseinanderfiel. Der Direktor und der Parteisekretär schüttelten Kunze die Hand, Glück auf, und führten ihn erleichtert in den geschmückten Speisesaal. Alle, die darin gewartet hatten, erhoben sich und klatschten hart im Takt. Kunze nach vorn an den rotgedeckten Präsidiumstisch, setzte sich sofort gleichmütig und entspannt wie auf eine Parkbank. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Und nahm für ein paar Sekunden bewusst den Beifall entgegen. Wir müssen uns höhere Ziele stecken. Für alle Kunzes der Welt, denen er galt. Wir müssen mehr erreichen miteinander. Die ständig wachsenden Bedürfnisse befriedigen. Wir haben ein Recht darauf. Es geht um unser Glück. Denn der Klassenfeind schläft nicht bei. Wir dürfen die Hände nicht untätig im Schoß. Wir müssen die Betten auslasten. Jeden Tag guter Bilanz. Gebt euch hin. Proletarier, vereinigt euch. Es lebe der Frieden. Es lebe der Orgasmus in der Welt. Hinze war zur Stelle, übernahm den Alten in die schwarze Ambulanz, fuhr langsam mit der teuren Fracht zurück. Kunze, still mit fast geschlossenen Augen im glatten, nachtweißen Gesicht, sah auf die dämmerige Fahrbahn, vor der die Bäume auseinanderflogen, schwarz und wirr, ein lebloses Spalier. Kunze wurde zu einer Kur verschickt, er kam unter die Leute. Die Ärzte hatten ihm ein Dreimannzimmer verschrieben. Kunze, von diesem Irrtum überrascht, protestierte schwach. Die Kurärztin zeigte selber verwundert den dick unterstrichenen Vermerk. Seine Zimmerkumpane waren Kunze sogleich unsympathisch. Meiner Flasche willen als abgewetzte Kräuter. Der Kerl hat sich das beste Bett ergattert. Er hat in der Kunzes Zeitung herumgeführt. Zigarren, Bier, Kleider, Bladetasche, raumfleckigen Leim, das Licht zu löschen, zu faul, ein Schafter zu öffnen, zu faul zum Frühspau. Ich würde mich nicht fahren lassen. Und ich würde keinen fahren. Wieso nicht fahren? Da fährst du mit. Das kommt auf die Optik an. Abgesehen von den Knilch hinten fährst du dich selbst. Musst du nicht mehr denken. Ein Fahrer. Er war ein Fahrer, dieser unverschämte Mensch. Kunze hatte es geahnt, hatte es sich vorgestellt als den Ernstfall in diesen 4 Wochen. Und nun lachte er, lachte zum ersten Mal im Planjahr schallend. Es war nicht sein Fahrer. Kunze freute sich wieder auf Hinze. Lisa! Wo habt ihr mal wieder? Du solltet wieder gut haben. Wieso wir? Jetzt bin ich zurück. Jetzt bist du uns voraus. Und nu? Jetzt hast du es geschafft. Jetzt hast du uns geschafft. Jetzt hast du das Sagen. Jetzt bist du oben. Jetzt wird er dich fahren. Er mir fahren? Weise es an. Du hast die Macht. Du hast die Macht. Wenn du Lust hast. Wenn du so freundlich bist, so fährst du uns, du. Natürlich. Natürlich, Mann. Du weißt es selber. Fahr ich. Allebei. Wenn du Lust hast. Fahr ich. Fahr ich. Wenn du so freundlich bist. Wie es passt. Stopp. So fährst du uns, du weißt es selber. Bist mir. Du bist großartig. Fest. Dein bester Arbeiter. Mir nicht. Nimm. Danke. Jetzt. Mein Freund. Alle beide. Lisa und mich. Wie es passt. Du bist großartig. Ein Bestarbeiter. Ich danke dir, mein Freund. Natürlich. Natürlich mache ich das. Fahre ich doppelt. Ist mir ein Fest. Lass ich mir nicht nehmen, Genosse. Ich habe gewusst, dass du es begreifst. Ich begreife, dass ich ein Dreck bin. Wie kannst du das sagen? Du bist ein Mensch wie jeder. Ah ja? Du machst deine Arbeit, ich mache meine. Jeder macht jetzt mehr. Im Geiste vielleicht. Sei nicht undankbar. Gib zu, dass für dich gesorgt wird. Wie für jeden. Wenn du willst. Ich will mich lieber selber sorgen. Versuch es. Die Sorge um den Menschen geben wir nicht auf. Sie ist das Herzstück unserer Politik. Mach du deine Politik. Nicht ohne dich. Wir gehören zusammen. Frag sich nur wie. Das weiß doch jeder. Hinze und Kunze, wie schon der Name sagt. Wir sind eine Einheit. Wir müssen einig sein. Fahre, du Held. Solange es mir passt. Aber nicht mehr und nicht doppelt und nicht im Dunkeln. Ich arbeite auch im Dunkeln. Das kann nicht anders sein, wenn wir zu etwas kommen wollen. Du wirst mich fahren und wirst Lisa fahren. Wirst mich zu Lisa fahren. Vorwärts, Geliebter. Wie Kunze verkündete, hatte er längst beschlossen, dass Hinze Lisa nicht zu fahren brauche. Gewiss, Kunze brach sich einen Zacken aus seinen Träumen. Er musste seine Hoffnungen auf den nächsten 5-Jahr-Plan vertagen, aber es galt, das Vertrauen wiederherzustellen. Er dachte sich unvermutet in Hinze hinein, seinen zuverlässigen Fahrer, diesen Experten. Wann hatte er es sonst versucht? Den ganzen Tag warten und fahren, fahren und warten. Auf ihn. Das Steuer in der Hand und nicht selber lenken. Musste er ihn nicht aus dieser Kapsel befreien, diesem schwarzen Kasten? Wie konnte man das vergessen? Jetzt saß Kunze hinten und vor zugleich. Und es zerriss ihn in ein heller, rauschender Schmerz, der ihn zu sich brachte, zu dem anderen in ihm, der auch ein Fahrer war. Er ließ sich keuchend sinken auf seinen Grund, wohin der andere erwartete. Er umarmte ihn, drückte die Arme um seine Brust, von einer stummen Freude erschüttert. Die Begebenheiten selbst mögen stimmen. Aber die Sicht des Autors ist nicht gut zu heißen. Warum? Er erweckt den Eindruck, als sei die neue Wirklichkeit vor allem etwas, das Kritik herausfordere und nicht Freude. Dem ist nicht so. Tausende gute und selbst mittelmäßige Bücher beweisen das Gegenteil. Die Wirklichkeit spricht eine andere Sprache. Im schlimmsten Fall schweigt sie. Hätte sich der Autor B. an das gehalten, was wir gesagt haben, immer wieder gesagt haben, immer und immer wiederholt haben, wie der Autor N., dessen Buch der Hauptverwaltung sehr gefallen hat. Er krempelt Dr. Wackelbach um. Er reißt ihn aus seiner Daseinsweise. Er macht einen anderen Menschen aus ihm, aber indem er die Liebe nicht überbetont. Die Verhältnisse sind gut. Es kommt nur auf ein anderes Verhalten an. Nicht nur jeder Mensch, auch die Gesellschaft braucht Streicheleinheiten. Darf ich dir mein Kind vorstellen? Fahr zu, Mensch. Wir besichtigen es. Ich begrüße es. Wie soll es heißen? Wir wissen es noch nicht. Es hat noch keinen Namen. Es wird sich einen machen, unter unserer Leitung. Lisa schlief. Hinze und Kunze trabten also zum Säuglingszimmer und ließen sich durch die Glasscheibe das Neugeborene zeigen. Ich, der besorgte Vater, verehrte Hebamme, blicke durch das Glas in die ungewisse Zukunft. Ein unbekannter, eigentümlicher Mensch. Mit diesem roten, runzligen Kopf beginnt er. Hinter diesen kniffligen Augenlidern. Mit diesem grämlichen Schnabel wird er nach den Brüsten greifen. Mit diesen faltigen Ärmchen nach der Welt. Er schläft noch. Und an diesen Ärmchen zeigt er mir zwei Fäustchen. Was soll das heißen? Das winzige, unwissende Kind. Ein Dummkopf. Ein Pessimist. Ein geborener Phantast. Du sagst, es ist dein Kind? Natürlich. Das sagst du so, ohne zu überlegen. So kannst du nicht reden. Ja, wie denn? Einbildung, chauvinistisches Gefasel. Als wärst du der einzige Betreuer. Ja, was denn? Blödes Gehabe, Selbstbefriedigung. Du hast kein Recht auf dieses Geschöpf. Ja, wer denn? Du würdest dich übernehmen. Du kannst die Verantwortung nicht übernehmen. Warum? Überlass das mir. Das Kind? Ich hatte schon immer was gespürt an meinem Hinze. So was Unheimliches. Was Fiesches. Jetzt sehe ich, was ich im Arm halt. Jetzt wach ich auf aus meinen Traumen, Esel. Ich liebe einen Esel. Ich halte ihn fest. Ich krall ihm an sein mageres Fell. Aber der stellt die Ohren auf und lauscht auf die Stimme von oben. Der lässt sich striezen vor dit Geld. Der verkauft sein Fell. Der geht mir aus der Hände. Dit geht alles konträr. Sein Herr Kunze reitet auf ihm wie Jesus nach Jerusalem durch Berlin-Mitte. Der kann sich nicht wehren, das arme Tier. Und denkt die Gedanken. Und hält es nicht aus. Und hat das Schönste im Kopf. Die Anwohner der Lottumstraße sahen zwei stumme, bleiche Männer kopfüber in den praktischen schwarzen Kasten klettern. Zwischen Deckbett, Benzinkanistern und einem halbvollen Bierkasten Platz suchen und am Sargmagazin und am Verlag für Agitationsmittel vorbei, verzweifelt langsam in die Schönhauser rollen. Sie sahen Lisa aus dem Fenster äugen, schnippisches Gesicht und eilig das Fenster zuschlagen. Bevor ihre Tränen rannen, kleine Tränen, die auf ihrem Weg weit außen über die Backen den festgeschlossenen Mund überquerten. Ist dir eigentlich bewusst, warum wir es so gut miteinander aushalten? Was uns zusammenhält? Man sagt so schnell das gesellschaftliche Interesse. Stimmt. Was stimmt? Wir sollten Brüderschaft trinken. Du kannst nicht verlangen, dass ich dich fahre, oder? Oder willst du das? Ich wüsste nicht, wohin. Ja, woher auch? Und du verlang nicht, dass ich mich wählen lasse oder sowas. Ich wüsste nicht, wozu. Siehst du, wir haben die gleichen Interessen. Weshalb wir Freunde sind. Prost. Prost. Unsere Freundschaft ist unverbrüchlich, weil sie auf Interessen beruht. Auf Interessen beruht. Auch auf dem Interesse an Freundschaft. Also komm, fahr weiter. Wohin? Was wohin? Wie weiter? Na, vorwärts. Accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Hinze Kunze. Nach dem Hinze-Kunze-Roman von Volker Braun. Fürs Radio eingerichtet von Thomas Fritz. Hinze, Hermann Bayer. Kunze, Otto Melis. Lisa, Franziska Trögner. Erzähler, Walter Niklaus. Hermann, Siegfried Worch. Karli, Werner Hahn. Frau Professor Messerle, Käthe Koch. Schnitt, Holger Klimchen. Ton, Dietmar Hagen. Regieassistenz, Stanka Koseva. Regie Walter Adler. Eine Koproduktion des Mitteldeutschen Rundfunks mit dem Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg 1992.